Es ist recht klein, da zünd ich mir ne Kerze an. Die Fenster sind schon vom Abend. Uns Abendbrot, häng neue Bilder an die Wand. Ich bin mal gern allein. Ich bin mal gern allein, allein, allein, allein. Briefe, wie ich sonst nicht kann, die Zeit bleibt stehen nur für mich. Oh.